hereinspazieren, hereinspazieren! Ladies and Gentlemen, hereinspazieren! Eine einzigartige Attraktion erwartet Sie für nur 25 Cent. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Hereinspazieren, hereinspazieren! Steigen Sie ein, Herrschaften, und erleben Sie eine unvergessliche Sensation. Die größte Horrorshow Ihres Lebens. Immer diese Übertreibung. Ein Ticket, bitte. Eines, Miss? Ja, eins. Worin besteht der Horror? Entschuldigung, Miss. Ich habe gefragt, worin der Horror besteht. So, also junge Damen, die mit ihrem Verehrer kommen, fragen das nicht, Miss. 25 Cent, ja, bitte, und durch das Tor der GC hinein. Bitte sehr, hereinspaziert, hereinspaziert, Ladies and Gentlemen. Versäumen Sie nicht eine Fahrt mit uns, wo Geister und Skelette... Einen Stundentickets, bitte. Rasch. Augenblick, junger Mann, nicht so hastig. Jeder kommt hier zu seinem Vergnügen. Ja, wie viele denn noch? Weiß nicht. 10, ein Dutzend. Bitte. Dutzend? Ja. Das sehen Sie's, Ladies and Gentlemen. So beliebt ist eine Fahrt in der Geistermühle, dass der junge Mann hier nach einem Dutzend Tickets verlangt. Das geht doch niemand was an. Passen Sie auf. Hier sind erstmal die $3. Und ich gebe Ihnen noch $5 extra. Ja? Dafür lassen Sie das Boot nach mir unbesetzt, ja? Was soll denn das? Aber die Polizei ist nicht hinter Ihnen her, oder? Ach, Unsinn. Also? Okay, wird gemacht. Jederzeit $5 extra. Dadurch mit Ihnen. Bitte sehr, bitte sehr. Ladies and Gentlemen. Hereinspaziert eine Einzige. Gibt es denn kein leeres Boot hier? In meinem ist da noch Platz, aber wenn Sie das stört. Nein, entschuldigen Sie, so war das nicht gemeint. Dann steigen Sie schnell ein, es geht los. Ich möchte mich noch einmal entschuldigen wegen eben. Schon gut. Das ist ziemlich albern hier, wie? Ja. Alles andere habe ich schon hinter mir. Ja, dann wollte ich das auch noch ausprobieren. Ah, jetzt geht's ins Dunkle. Was war denn das? Ein Gespenst, denke ich. Hören Sie, Miss. Ich heiße Betty. Betty Andrews. An so einem Ort muss man sich bekannt machen, finde ich. Oder nicht? Ja, ich heiße Bob Penderell. Penderell? Ja, wieso? Kennen Sie den Namen? Ich weiß nicht. Nein. Ziemlich ungewöhnlicher Name jedenfalls. Also, ich will nur sagen, halten Sie mich nicht für übergeschnappt. Obwohl ich kurz davor bin, glaube ich. Aber ich habe nur noch 5 Stunden vor mir. Möglicherweise. 5 Stunden und nicht mehr. Dann bin ich entweder um $25.000 reicher oder... Oder? Oder ich bin tot. Warum musste ich aber auch hierher kommen? Kein Grund, nervös zu werden. Für Sie. Es tut mir leid, aber ich musste es jemandem erzählen, sonst hätte ich laut zu schreien angefangen. Aber Sie sind mich gleich wieder los. Wieso? Man kommt doch hier an solchen Nischen vorbei. Ja, mit Skeletten und sowas ähnlichem. Da steige ich aus und verstecke mich. Nur damit Sie Bescheid wissen und nicht erschrecken. Aber bitte sagen Sie es niemand, wenn Sie wieder draußen sind, ja? Was haben Sie denn vor? Ich glaube, ich sehe da vorne ein Licht. Ja, aber... Schummrig. Das ist gut. Ah, es geht noch um die Ecke. Das soll wohl ein alter Mühlenstadel sein, was? Mit einem Toten aus Wachs auf dem Stroh. Tja, also dann, Betty Andrews. Schade, dass wir uns nicht unter erfreulicheren Umständen begegnet sind. Halt! Was soll denn das? Ich steig auch raus. Ja, was fällt Ihnen denn ein? So ein Unsinn! Sie brauchen jemanden, der ein bisschen auf Sie aufpasst, Mr. Bob Penderell. Aber Mrs. Andrews... Gar kein schlechter Platz, wenn wir uns schon verstecken müssen. Wie? Nein, das kann ich nicht zulassen. Schnell, gleich kommt das nächste Boot. Hinter die Figuren. Schnell, schnell, schnell. So. Und jetzt mal raus mit der Sprache, Bob Penderell. Was ist los mit Ihnen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gerade haben Sie noch gesagt, Sie werden verrückt, wenn Sie es nicht jemandem erzählen können. Vielleicht haben Sie recht. Obwohl es gegen die getroffene Abmachung verstößt. Aber meine letzte Stunde hat sowieso geschlagen und ich bin am Ende mit meinem... Sagt Ihnen der Name John Destry etwas? Ja, natürlich. Ja? Naja, vermutlich kennt ihn jedes Kind. Also er ist mein Stiefvater. Aber ich bin kein Millionär wie er. Ich bin Chemiker. Mein Spezialgebiet ist analytische Chemie und ich arbeite an einem Verfahren zu... Naja, spielt keine Rolle. Zurück zu Destry. Sie müssen ihn sich als einen weißhaarigen, gut aussehenden großen Mann vorstellen. Und eisenhart. Er lebt allein in einem Luxus-Apartment an der Fifth Avenue. Hat natürlich auch einen Koch, Kammerdiener und eine Sekretärin, die ich aber noch nie zu Gesicht bekommen habe. Er hat mich mehrfach zu sich eingeladen, aber ich bin nie hingegangen. Bis er mir eines Tages sagte, er habe ein seltenes deutsches Fachbuch, nach dem ich lange gesucht hatte, für mich gefunden. Also nahm ich diesmal seine Einladung an. Nach dem Abendessen saßen wir bei Mokka und einem Cognac in seinem Arbeitszimmer. Wie findest du den Cognac? Ausgezeichnet, danke. Dachte mir schon, dass er dir zusagt. Aber jetzt möchte ich gern etwas von dir wissen. Ja? Du hasst mich aus tiefster Seele, habe ich recht? Offen gesagt, ja. Siehst du. Aber zu deiner Beruhigung. Umgekehrt gilt das Gleiche. Hast du je erlebt, dass ich mein Wort nicht gehalten hätte? Nein, nie. Ich frage dich das, Robert, weil ich gern eine kleine Wette mit dir machen möchte. Wenn du die Nerven dazu hast. Was ich allerdings bezweifle. Es tut mir leid, aber eine Wette kann ich mir nicht leisten. Ganz recht, du konntest noch nie mit Geld umgehen. Das war schon zu Lebzeiten deiner Mutter so. Aber diese Wette kannst du dir leisten. In dieser Schreibtischschublade ist mein Einsatz. Ja? Das sind 25.000 Dollar, Robert, in Scheinen zu 500. Ja, und was wäre mein Einsatz? Dein Leben. Mein Leben? Hier. 25.000 Dollar. Na, siehst dir gut an, damit wärst du doch aller Sorgen enthoben. Könntest die kostspieligen Versuche finanzieren, an denen du immer wieder gescheitert bist. Bisher, ja. Ich habe eine Menge gehabt vom Leben, Robert. Mein Herz funktioniert nicht mehr ganz so gut wie früher. Aber die Ärzte sagen, es macht noch eine hübsche Weile mit. Aber bevor ich dann eines Tages doch noch in die Grube fahre, möchte ich mir noch ein spezielles Vergnügen gönnen. Einen exquisiten Nervenkitzel. Ich möchte einen Mord begehen. Einen? Du hast ganz richtig gehört. Ein Mord. Und ich wette, dass ich dich innerhalb von 6 Monaten umgebracht haben werde, ohne dass man mich der Täterschaft überführen kann. Nimmst du an? Bist du verrückt? Das ist doch nicht dein Ernst. Was denn sonst? Und wie willst du mich töten? Das werde ich dir doch nicht verraten. Also was ist? Nimmst du an? Also du musst mir schon Zeit geben zu überlegen. Tut mir leid. Jetzt. Ja oder nein? Ja. Du musst ja verdammt knapp bei Kasse sein, Robert. Das auch. Aber seltsamerweise ist das nicht der Grund, weswegen ich mich darauf einlasse. Sondern? Weil ich dir zeigen werde, dass du nicht ungestraft versuchst, den Allmächtigen zu spielen. Ach, du forderst mich heraus. Allerdings. Du glaubst, ich schaffe es nicht. Ich weiß es. Natürlich müssen verschiedene Bedingungen eingehalten werden. Und zwar? Erstens, dass du zu niemandem ein Wort sagst über die Sache. Das leuchtet ein. In Ordnung. Zweitens, du wirst dieses kommende halbe Jahr den Stadtbereich von New York nicht verlassen. Du wirst tagtäglich mindestens 1 Stunde spazieren gehen. Allein. Einverstanden. Du wirst drittens jeden Tag mindestens eine Stunde bei dir zu Hause verbringen. Ebenfalls allein. Es steht mir frei, dich zu besuchen. Oder auch nicht. Ganz wie ich will. Ein Einschüchterungsversuch. Und schließlich wirst du ein paar Zeilen zu Papier bringen, die du mir gibst. Auf dem Schreibtisch. Findest du Kugelschreiber und Papier? Moment. Erst möchte ich hören, was ich schreiben soll. Du schreibst, ich habe eingesehen, dass ich ein Versager bin. Das macht dir wohl besonderen Spaß. Dass ich ein Versager bin und sehe keinen anderen Ausweg mehr. Ach so. Ein Abschiedsbrief. Ganz recht. Ich gedenke, ihn zu verwenden, wenn es soweit ist. Und wenn ich mich weigere? Gibt es keine Wette. Ich schreibe den Brief. Es ist jetzt der Abend des 10. Januar. Augenblick! Genau 9 Uhr. Wenn du dann noch am Leben und nicht in einer Irrenanstalt gelandet bist. Auch eine Bedingung, vermutlich. Ja, wirst du am 10. Juli abends um 9 Uhr $25.000 in Empfang nehmen. Hörst du die Würfel schon rollen, Robert? Du spielst mit dem Tod, mein Junge. Das habe ich begriffen. Hey, hey, hey, willst du deinen Cognac nicht austrinken? Nein, danke. Dann gieß ihn in die Karaffe zurück. Na, mach schon, gieß ihn zurück. Wenn du gelernt hättest, wie ich, nichts zu vergeuden, hättest du dich nicht in diese Lage gebracht. Jawohl, so ist es richtig. Sparsamkeit ist die Voraussetzung für allen Wohlstand. Übrigens, hast du nichts zu befürchten, solange du dich hier bei mir aufhältst. Das verspreche ich dir. Aber das ist auch die einzige Konzession, die ich meinerseits machen kann. Ich merke, dass deine Hände ruhig sind. Noch. Aber in einem Monat. Das war vor 6 Monaten, Betty. Ich habe 6 Monate minus 5 Stunden raffiniertester Folter hinter mir. Und die 5 Stunden noch vor mir. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nichts. Nichts? Ich verstehe nicht. Das ist ja das Gemeine. Er hat mich zappeln lassen. Immer nur zappeln lassen. Aber Sie waren ständig auf was gefasst? Tag und Nacht. Zu jeder Stunde, zu jeder Minute. Das heißt, einmal hat er sich noch in ähnlicher Weise gemeldet, als ich einen... Psst! Da ist wieder ein Boot. Also, als ich ein Päckchen öffnete, in dem ich Chemikalien vermutete, die ich bei einem Großhändler bestellt hatte, schoss mir plötzlich eine mexikanische Tarantel entgegen. Oh. Eine von den Faustgroßen. Oh nein! Sie sprang mir auf die Hand. Sie war nicht echt. Es war einer von diesen Scherzartikeln. Er hatte eine Karte beigelegt, auf der stand, hübscher Einfall, was? Boah, das ist ja unglaublich. Ich hatte immer ziemlich gute Nerven. Früher konnte ich ein Glas minutenlang auf Armlänge entfernt halten, ohne zu zittern. Sehen Sie meine Hände jetzt an. Verstehen Sie? Eine Straße entlang gehen und sich ständig fragen, wer ist hinter dir? Nachts allein dasitzen und horchen, ob jemand die Treppe raufkommt. Naja, die Zeit läuft ab. Auch für ihn. Er muss etwas tun. Die Frage ist nur, was? Vielleicht hat er die Sache doch nicht ernst gemeint. Wollte ihn nur Angst einjagen. Und so viel Geld verschenken? Da kennen Sie ihn schlecht. Psst. Ich höre nichts. Eben. Das Wasser steht still. Und es kommen keine Boote mehr. Dann sind wir die Einzigen hier. Außer ihm. Womöglich. Oh mein Gott, wenn ich mich nur nicht auf diesen Wahnsinn eingelassen hätte. Vorhin habe ich gedacht, ich habe ihn in der Menge gesehen. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich glaube, inzwischen leide ich schon an Verfolgungswahn. Haben Sie ihn überhaupt noch mal gesehen? Nach dem ersten Abend? Ziemlich oft sogar. Hat er Sie besucht? Einmal in meinem Labor, ja. Aber sonst bin ich immer zu ihm gegangen. Aus dem einfachen Grund, weil es der einzige Ort auf der Welt war, wo ich mich sicher fühlen konnte. Weil er versprochen hatte, dass Ihnen in seiner Wohnung nichts passiert? Er macht auch das zur Folter. Er forderte mich ständig auf, am nächsten Abend wiederzukommen. Was ich auch getan habe. Das letzte Mal gestern. Wir saßen in seinem Arbeitszimmer. Er hinter seinem riesigen Mahagoni-Schreibtisch. Mein lieber Robert, ich bin erfreut, beinahe gerührt, dich noch einmal hier zu sehen, bevor du... abserviert wirst. Bevor ich sterbe. Na, sterben. Ich schätze das Wort nicht. Ach. Die Herren Geistlichen erzählen einem ja, dass von Sterben gar keine Rede sein kann. Dass wir nur in eine andere Welt hinübergehen, was dir ja Trost sein sollte. Du willst schon aufbrechen? Eine Stunde habe ich zu Hause zu verbringen, wenn du dich erinnerst. Aber gewiss erinnere ich mich. Du hältst sie also an die Spielregel. Ob ich mich daran halte? Ich werde sie benutzen, um dir das Konzept zu verderben. Um jeden Preis. Das ist keine sehr glückliche Formulierung, um jeden Preis. Mann, Junge. Was kannst du dir aus dem Kopf schlagen? Etwas wird dir innerhalb der nächsten 24 Stunden zustoßen. Und zwar dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Wirst du mir eine Frage beantworten? Das kommt darauf an. Hast du dich inzwischen entschieden, wie du mich umbringen willst? Das habe ich schon vor 6 Monaten entschieden. Es ist eine Methode, die noch nie versagt hat. Darauf kann ich dir mein Ehrenwort geben. Geht es schnell? Ja und nein. Dann gute Nacht. Ich gehe jetzt besser. Ohne Cognac? Setz dich wieder. Trink einen Schluck. Nein, danke. Dann schenk mir ein Glas ein, wenn es dir nichts ausmacht. Ich stelle fest, dass deine Hände zittern. Das war vor einem halben Jahr anders, nicht wahr? Da warst du voller Optimismus. Die Verschwendung, die du mit Zigaretten treibst, schmerzt mich auch. Kaum angezündet, drückst du sie schon wieder aus. Aber übrig bleibe ich. Du würdest nicht am liebsten abspringen? Nach allem, was ich durchgemacht habe. Du würdest wenigstens dein Leben behalten. Danke. Das behalte ich auch so. Nicht sehr klug von dir, Robert. Aber das musst du entscheiden. Ich erwarte noch meine Sekretärin, um einige Briefe zu diktieren. Aber ich denke, ich hinterlasse ihr eine Notiz und gehe zu Bett. Der morgige Tag wird für uns beide höchst interessant. Hier, dann hol deine Mappe. Und lass mich dir eine gute und friedliche Nacht wünschen. Das war gestern Abend, Betty. Und jetzt bleiben noch 5 Stunden. Weniger als 5. Wenn es mir gelingt, mich bis 9 Uhr für diesen Teufel unsichtbar zu machen. Wenn nur die Boote wiederkehren. Nein! Warum? Weil es hier mit jedem Augenblick unheimlicher wird. Solange die Boote nicht fahren, hören wir, wenn jemand kommt. Hoffentlich. Glauben Sie, Destry ist hier irgendwo? Das ist nicht gut möglich. Wieso nicht? Weil er vorhatte heute... Ja? Nur zu, Betty. Was? Woher wissen Sie, was Mr. Destry heute vorhatte? Weil ich seine Sekretärin bin. Ich wollte es Ihnen sowieso sagen. Schade. Schade, Betty, dass Sie sich dazu hergegeben haben. Wozu? Muss ich Ihnen das sagen? Ich bin nicht hierher gekommen, um Sie in eine Falle zu locken oder auszukundschaften oder sowas, wenn Sie das meinen. Ich schwör's. Nein, Sie haben nur erreicht, dass ich Ihnen alles erzählt und damit die Wette verloren habe. Ich habe kein Wort gehört und weiß von nichts, Bob Penderell. Bitte, bitte glauben Sie mir das. Er hat Sie nicht auf mich angesetzt? Nein, nein. Und Sie waren gestern Abend nicht irgendwo in der Wohnung versteckt, als ich da war? Nein, ich schwör's Ihnen. Ich bin sehr spät gekommen, fand seinen Zettel und bin wieder gegangen. Ich habe nicht mal Hut und Handschuhe ausgezogen. Verstehen Sie nicht, Bob. Ich finde ihn scheußlich, ein fürchterlicher Mensch. Ich möchte, dass Sie die Wette gewinnen. Sie sind mir sehr sympathisch. Sehen Sie mich an. Ich glaube Ihnen, Betty. Hey, Sie beide da! Bleiben Sie, wo Sie sind. In der alten Geistermühle von Coney Island, ha? Donnerwetter. Mal was anderes für eine Verhaftung. Wie bitte? Verhaftung? Ganz recht. Sie sind doch Robert Penderell. Ja. Und wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Sergeant Kirkwood, Kripo New York. Sie kommen bitte mit. Die wollen Sie dringend sehen bei uns in der Zentrale. Ja, aber weswegen? Nie sollst du mich befragen. Möglicherweise, Miss, wegen Mordes. An einem gewissen John Destry. Was sagen Sie da? John Destry ist tot? Ja. Jemand hat ihn vergangene Nacht mit Zyankali traktiert. Hätte sie ja nie gefunden in dieser Höhle, wenn dem Anreißer draußen nicht ihr seltsames Verhalten aufgefallen wäre. So, und jetzt kommen Sie mit. Betty? Ja? Er hat die Wette gewonnen. So wollte er mich umbringen. Mit dem elektrischen Stuhl. Das ist die Methode, die noch nie versagt hat. Oh Gott, nein. Er hatte nie vor, es auf eine Weise zu tun, mit der ich gerechnet habe. Hören Sie, Mister, wollen Sie jetzt bitte endlich mitkommen, ja? Er hat sich vergiftet. Und einen Beweis hinterlassen, der mich als Täter überführt. Und von dem Geld kann ich mir wenig kaufen. In der Todeszelle. Ich bin Inspektor Mann. Setzen Sie sich. Sehr angenehm, Inspektor. Wieder mal in Sicherheit zu sein. Ich habe Sie in mein Büro bringen lassen, damit wir uns in aller Ruhe unterhalten können. Sie sitzen schwer in der Tinte, mein Freund. Ist Ihnen das klar? Oh ja, durchaus. John Destry wurde vergiftet. Mit einer beträchtlichen Dosis Zyankali, die in sein Cognac-Glas praktiziert wurde. Auf welchem sich außer seinen eigenen nur meine Fingerabdrücke gefunden haben. Ganz recht. Die Leiche von Mr. Destry wurde heute Morgen in seiner Wohnung auf dem Boden hinter dem Schreibtisch entdeckt. Was ich noch fand, war das besagte Glas mit Spuren von Cognac und Zyankali. Ich habe zwar den offiziellen Autopsiebericht noch nicht vorliegen, aber eine gute Nase genügt, um das Zeug zu riechen. Man sagt mir, Sie seien Chemiker von Beruf, Mr. Penderell. Das stimmt, ja. Meine Leute haben festgestellt, dass 8 Gramm von dem Gift in Ihrem Labor fehlen. Wo mich Mr. Destry vor einem Monat aufgesucht hat. Und in Ihrer Aktenmappe, die Sie bei Ihrem gestrigen Besuch dabei hatten. Die er mir abgenommen hat, als ich kam und wiedergegeben hat, als ich ging. In selbiger Aktenmappe fanden wir $1,000 in bar. Wenn Sie sich jetzt einmal diesen Briefbogen ansehen würden, kommt er Ihnen bekannt vor? Das habe ich geschrieben. Wenn ich vorlesen darf. Ich habe eingesehen, dass ich ein Versager bin und sehe keinen anderen Ausweg mehr. Wo haben Sie den Brief gefunden? In kleine Fetzen zerrissen. Wir haben ihn zusammengesetzt. Sie wollten ein Geständnis ablegen und haben den Mut verloren. Tja. Sie sind dran, mein Freund. Und dabei hätten Sie nur noch etwas warten müssen. Er hatte eine lebensbedrohende Herzkrankheit. Das haben Sie wohl nicht gewusst, ne? Er hat angedeutet, dass er gewisse Schwierigkeiten hat mit dem Herz. Schwierigkeiten. Er hatte ein sogenanntes Aneurysma und nach Auskunft seines Arztes nur noch wenige Monate zu leben. Für Sie hätte sich ja sicher etwas in seinem Testament gefunden. Deshalb hat er es getan. Was getan? Selbstmord begangen. Ach, wollen Sie mir diese Geschichte nicht ersparen, die Sie meinen Leuten schon aufgetischt haben? Wird er es doch noch schaffen, mich zu töten, ja? Mit 3000 Volt. Sir? Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden, Sergeant. Sir, eine junge Dame will Sie dringend sprechen. Ach. Ich habe gedacht, es ist wichtig, weil sie ist die Sekretärin von John Destry. Außerdem hat sich der Anwalt von Mr. Destry gemeldet. Und? Ja, er lässt Ihnen sagen, dass der junge Mann hier in Mr. Destrys Testament mit $25,000 bedacht ist. Haben Sie es gehört, mein Freund? Da hätten Sie jetzt ganz nett was auf der Kante, wenn Sie nicht so ungeduldig gewesen wären. Er hat nur sein Versprechen gehalten, wie er das nennt, und mich reingelegt. Entschuldigung, Inspektor, aber ich habe auch gerade mit den Leuten von der Autopsie gesprochen. In Mr. Destrys Leiche hat sich kein Gift gefunden. Da nimmt sie wohl einer auf den Arm, Sergeant Kirkwood. Ein leeres Glas, das meilenweit nach Zyankali riecht. Und hinter dem Schreibtisch ein Toter mit verzerrtem Gesicht. Hm? Was hat ihn da wohl umgebracht, die Spaßvogel? Hm? Tja, Sir, ob Sie sich nicht doch mal mit Miss Andrews unterhalten? Hm. Ich meine, sie ist hier, wie gesagt. Und das hielt ich auch für eine gute Idee, Inspektor. Also, bitte setzen Sie sich. Danke. Was haben Sie zu sagen? Ich nehme an, Sie wissen, woran Mr. Destry gestorben ist. Ja. An Gift. Aber der Sergeant hat doch gerade gesagt, keine Spuren von Gift in seinem Körper. Sehr richtig, Sir. Inspektor, ich kam gestern noch spät abends in Mr. Destrys Wohnung, wie er es gewünscht hatte. Das Personal sagte mir, er sei schon zu Bett gegangen. Ich habe in seinem Arbeitszimmer nachgesehen, ob er mir irgendwelche Anweisungen hinterlassen hatte. Und ihn haben Sie nicht gesehen? Nein. Naja, offenbar, weil seine Leiche von dem großen Schreibtisch verdeckt war. Was ich gesehen habe, war ein volles Glas Cognac. Moment, habe ich recht verstanden? Ein volles Glas? Ja. Also, ich habe das Glas genommen und den Cognac in die Karaffe zurückgegossen. Genau, was er selbst immer gemacht hat. Das war bei ihm Routine. Und wenn Sie meine Fingerabdrücke nicht auf dem Glas finden, dann aus dem einfachen Grund, weil ich noch immer meine Handschuhe anhatte. Und deshalb war das Glas, das Sie später gefunden haben, leer. Sie haben uns aber noch nicht gesagt, an was für einem Gift John Dresty dann gestorben ist. Ihrer Meinung nach, Miss... Andrews. Ja, Andrews, ja. Also, woran ist Dresty gestorben? An seinem Charakter, Inspektor. Das ist das Gift, an dem er gestorben ist. Ja, verstehen Sie nicht. Er hat sich diese gemeine Geschichte ausgedacht, um Bob Penderell zu ruinieren, sein Leben zu vernichten. Und als er gerade seine Hand ausstreckte, um nach dem Zyankali zu greifen. Ja, so muss es gewesen sein. Genau so. Ja, Betty, ja. Gerade in dem Augenblick, in dem er hämisch und schadenfroh... Ja, fragen Sie den Arzt. Sein Herz hat die Aufregung nicht mehr mitgemacht und er fiel tot zu Boden. Ich habe seine Leiche vorhin gesehen. Und diesen verzerrten, bösen Ausdruck auf seinem Gesicht. Ich bin sicher, er dachte noch, er zuletzt lacht. Aber diesmal... hat er sich getäuscht. Sie hörten Die Todeswette, ein Kriminalhörspiel von John Dixon Carr aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Mit Sabine Postel, Thomas Goritzky, Simon Rühack, Günther Sauer, Peter-Jochen Kemmer, Reinhard von Stolzmann und Klaus Beusen. Ton und Schnitt Klaus Eder und Petra Schnitt-Eder. Regie Dieter Eppler. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1990. Na, was meinen Sie? Ist Miss Betty Andrews so unschuldig, wie sie tut, oder hat sie der Herr Destry in seiner Raffiniertheit auf den jungen Bob angesetzt? Als hoffnungslose Optimistin plädiere ich für die Unschuld von Miss Betty und erhoffe mir nach dieser Strapaze ein Happy End für das junge Glück. Haben Sie die Stimme von Sabine Postel gleich erkannt? Sie ist ja schon seit langer Zeit Kommissarin in den Tatorten von Radio Bremen. Dafür hat sie sich schon 1990 im Hörspiel »Wo auch sonst« qualifiziert. Der Amerikaner John Dixon Carr hat dieses Stück schon 1942 geschrieben. Sein berühmtester Roman war »Der verschlossene Raum«, »The Locked Room«. Danach wird eine ganze Richtung des Krimis benannt. Es sind Geschichten, bei denen ein Mord in einem verschlossenen Raum stattfindet, anscheinend ohne äußeres Einwirken. John Dixon Carr war definitiv ein Meister des Suspense, wie wir gerade haben feststellen können. Und die Spannung lässt nicht nach. Diesmal stammt der Stoff, der an unseren Nerven zerrt, aus der Feder von Andreas Anden, über den wir wirklich nur wissen, dass es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym handelt. Mysteriös. Wir steigen unmittelbar ein in ein kreatives Gespräch zwischen Autorin und Verleger. Auch hier wird es um eine Wette gehen. Eine tödliche Wette natürlich.